Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Minjungi Sori begannen die Gewerkschaftler der Busweichstelle der Gewerkschaft für öffentlichen Verkehr im Bezirk Nord-Jolla am 28. Oktober in Jeonju vom Bezirk Nord-Jolla eine Busdemonstration für den Rücktritt von Park Geun-hye. In Fortsetzung der Traditionen des Volkswiderstandskampfes im Juni 1987 führten sie an jenem Tag mit ihren über 300 Bussen gleichzeitig eine Hupendemonstration durch und führten die Busse, deren Vorderseite mit den Worten »Rücktritt von Park Geun-hye« versehen war.